Hi, this is Nate Merrill from Tune Yards. And listening to FM4. Enjoy our new record called Better Dreaming. Ja, ich glaube, wir brauchen alle Songs, die uns dazu einladen, von einer anderen Welt zu träumen. Bitten wir uns jetzt dem Duo Tune Yards. Das sind Nate und Merrill, die vor kurzem ihr neues Album Better Dreaming released haben. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Effektiv und aktiv, könnte man sagen. Das hat jedenfalls Susi herausgefunden, die sich mit beiden über ihre Musik unterhalten hat. Today, let's just one idea down. I'm quick in Pro Tools. Like, I completely forgot we had recorded it, because it was so quick. Show up at work and make something and go home. Mm-hmm. Bei Album 6, nach 16 Jahren kreativer Zusammenarbeit, sind Merrill Gabus und Nate Brenner ein eingespieltes Team. Wenn sie in Oakland, Kalifornien vom Studio Hause gehen, dann gehen sie zu ihrem gemeinsamen Sohn. Der ist im Song Light verewigt. What it means to us, what it means to you? It's the way it sounds when we're at home with our family, like we've just had like a nice meal and you're like, let's put on the stereo and just dance before that. Yeah. See, we all get free, all get free, we all get free. Even like your brother. I'm in the red, I know it, I'm in the red. Even like your brother. I'm nervous, but I'm ready, I'm nervous, but I'm ready. Let go of the like your brother. So, all my ships about to go. Ein Wort, das immer wieder fällt, um die Musik von Tune Yards zu beschreiben, ist DIY und Lo-Fi. Was aber bedeuten diese beiden Begriffe für die Band? Maybe if Lo-Fi and DIY is human, you know, if it's another word for human, then sure. We're showing our humanity and those kind of, yeah, rough edges. Auf Better Dreaming, dem neuen Album von Tune Yards, geht es um Fragen, die uns alle bewegen. Wie geht es uns in der Gemeinschaft eigentlich? Just was reading yesterday this article about how even the word community is a loaded word because we're so isolated from each other in capitalism, right? That we're, you know, made to feel like this is our household and our individual wealth and we're not connected to each other really other than sharing alcohol on the weekends or whatever. Der Individualismus tatsächlich so erstrebenswert? Wir brauchen doch einander. Zugespitzt im Song Heartbreak zum Beispiel, wenn Merrill Gabus singt You're Gonna Need Someone. Und dann gibt es da noch den Song How Big Is The Rainbow? Ein simpler Track, ein Thema, das der Politik liegt. Akzeptanz. Der Regenbogen ist riesig. Punkt. Inside. so beautiful.